Kundgabe 3491. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.06.1945. Unerschütterlicher Glaube. So wie sich der Mensch in unerschütterlichem Glauben an mich wendet in seiner Not, wird diese behoben sein. Und somit seid ihr niemals hilflos und verlassen, denn ihr brauchet nichts zu fürchten, denn ihr selbst könnt jedes Unheil bannen zu jeder Zeit Kraft eures Glaubens. Doch erst so ihr einen unerschütterlichen tiefen Glauben euer eigen nennet, steht ihr auch in der Kraft des Glaubens, und diesen müsstet ihr zu gewinnen suchen und ringen und beten darum ohne Unterlass. Denn er ist notwendig in kommender Zeit, wo es gilt, euch zu bekennen für mich und meine Lehre. Seid ihr zutiefst durchdrungen von dem Glauben an mich und meine Liebe, an meine Macht und Weisheit, so werdet ihr nicht eine Sekunde zögern, mich zu bekennen, denn ihr vertrauet auf meine Hilfe, die euch wahrlich auch zuteil wird. Immer und immer wieder helfe ich euch, auf dass euer Glaube stark werde, und immer wieder werdet ihr meine rettende und führende Hand spüren können, so ihr aufmerksam seid, so ihr innig verbunden bleibt mit mir durch das Gebet und ständig die Liebe übet. Euer Schicksal mag euch hart dünken, doch es ist nötig und erfolgreich für eure Seelen, so wie ihr nur danach trachtet, mir zum Wohlgefallen zu leben. Jeder Tag und jede Stunde, jedes Erlebnis, Not und Leid kann euch zur Seelenreife verhelfen, so ihr es betrachtet vom geistigen Standpunkt aus und immer daran denket, dass meine Liebe und Weisheit es bestimmt hat für euch zum Besten eurer Seelen. Und in diesem Bewusstsein werdet ihr euch ergeben, meinem Willen unterordnen und mir dadurch möglich machen, euch zu lenken und zu betreuen, ohne Widerstand zu finden. So nehmet alle Zeit euer Kreuz auf euch, das wahrlich nur meine Liebe euch aufbürdet. Doch glaubet auch jederzeit, dass ich es euch tragen helfe, dass ihr die Kraft habt, durchzuhalten und dass ich immer bereit bin, euch helfend beizustehen, wenn es euch untragbar erscheint. Der starke Glaube vermag alles. Darum ringet und betet, dass ihr die Schwäche eures Glaubens verlieret, auf dass ich euch jederzeit bedenken kann, eurem Glauben gemäß. Amen.